die Kassierer oder Klamydias. Da rennst du ins CD-Geschäft, da haben sie alles da. Oder du hörst den Hip-Hop-Scheiß, den Techno oder Kultur. Da schaltest du dein Radio ein, da nudeln sie dich voll. Nur die armen Neonazis sind frustriert, die neue Lanze immer wieder indiziert. Wenn die Herren Drogendealer dicke Geschäfte machen, die decken ihren Dreck aus Heck und die Kinderficker lachen, dann hat die Staatsanwalt ja was viel Wichtigeres zu tun. Die jagt unsere CD-Kuriere oder uns zu und dann wird stolz im Fernsehen präsentiert, die euer Lanzer immer wieder infiziert. Der Berliner Polizei ist heute ein Schlag gegen die rechtsradikale Musikszene gelungen. Im Ostteil der Stadt wurden mehrere Wohnungen durchsucht und rund 500 CDs mit rechtsextremen Texten beschlagnahmt. Sie stammen vermutlich aus den USA und sollten in der Neonazi-Szene vertrieben werden. Bei den Ermittlungen wurden 5 Personen festgenommen. Manch ein guter Kamerad, der sagt schon zu mir, versuch's mal mit legalen Texten, vielleicht gelingt es dir. Ich hab's so nicht ernsthaft versucht, doch mir fiel nichts ein. So vieles kann in diesem Staat ganz schnell illegal sein. Und drum so lange dieser Scheißstaat existiert, der wird auch Lanzer immer wieder indiziert. Aber Rockmusik kann nicht alles sein, und eins das ist gewiss, fallen mir irgendwann keine Texte mehr ein, dann werd ich Terrorist. Wir fühlen den Horsten und Höhen des Adlers verwegenes Glück. Wir steigen zum Tor des Sonnentor. Wir lassen die Erde zurück. Kamerad, Kamerad, alle Wiedensbesten warten. Kamerad, Kamerad, unser Sturzkampf immer starten. Kamerad, Kamerad, es lautet der Befehl. Ran an den Feind, ran an den Feind, Bomben auf Israel. Wir stellen die Auserwählten zum letzten entscheidenden Schlag. Wir halten Gericht, ihre Weltmacht zerbricht. Das wird unser stolzester Tag. Kamerad, Kamerad, alle Mädelsbesten warten. Kamerad, Kamerad, unser Schlusskampf immer starten. Kamerad, Kamerad, es lautet der Befehl. Ran an den Feind, ran an den Feind, Bomben auf Israel. Hört ihr die Motoren singen, ran an den Feind! Hört ihr die Motoren singen, ran an den Feind! Bomben, Bomben, Bomben auf Israel! Schalom! Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Neger, hier kommt unser Reichskoloniallied. Bam, bam, bam, bam, bam, parada, bam, bam, bam, bam, bam, parada. Früher bestand ganz Afrika fast nur aus Kolonie. Da herrschte Recht und Ordnung, kein Schwarzer musste fliehen. Da gab's Arbeit für alle und genug zum Fressen. Verdammt lange ist es her und lang ist es vergessen. Und steckt der Masai auf den Bantu ein, was der Hut und den Kaffern tun. Überall der Sprüngerkrieg, Wohnungs- und Hungersnot. Und wenn sie keine Lösung finden, wollen sie alle hier zu uns. In Hainbäumen und Flößen, diese schwarzen Tänze und Kunst. Und mit traurigen Augen, schon mit Mono und Nobi. Und das hat ein Ruf, von Windhoek bis Nairobi. Wenn durch die Savanne die Gazellen singen, Afrika braucht wieder Kolonien. Afrika braucht deutsche Kolonien. Afrika, mein wundervolles Land. Heute stehen dort unsere weißen Brüder mit dem Rücken an der Wand. Ein Affe namens Mandela, den Affenpräsident. Und bekommt von der Scheiß-Ulu alberne Ordnung-Gang. Und Makaka und Mandel haben jetzt noch freie Wahlen. Und den Kandidaten holen in der Nacht die Kannibalen. Und wir trauen auf, schon bevor auf Nobi. Und das hat ein Ruf von Bildung bis Nairobi. Wenn durch die Savanne braves Killer ziehen, Afrika braucht wieder Kolonien. Afrika braucht deutsche Kolonien. Was meint ihr, wie sich die dummen Schwarzen freuen, wenn wir brave Deutschen sie ordentlich betreuen? Wir bringen ihnen bei, was sie lang vergessen, ihre Blöte zu bedecken und nicht einander aufzufressen. Und von Togo bis Ostafrika sind West und Kamerun herrscht wieder deutsche Pünktlichkeit, es gibt genug zu tun. Und lauter als das Rauschen des Victoria-Falles singen dankbare Schwarze Deutschland über alles. Und mit glücklichen Augen schaut Bimbona und Nobi. Es hat hohes Negerlachen von Windhoek bis Nairobi. Wenn durch dieser Wand unsere Schutztruppe zieht, Afrika hat wieder Kolonie. Afrika hat deutsche Kolonie. Aya Safari! Politiker gegen unsere Wehrmacht hetzen, kannst du sie bittere Tränen vergießen sehen. Und dann schwören sie von deutschem Boden, es soll nie wieder Krieg ausgehen. Doch kommt ein Befehl aus Übersee, ist das alles sofort vergessen. Dann darf von hier wieder Krieg ausgehen und nicht für deutsche Interessen. Bundeswehrpilot, du bist ein Idiot, du wirst sterben. Wir verlogene Parolen. Bundeswehrpilot, morgen bist du tot, denn die Serben werden dich vom Himmel holen. Was hast du dort zu suchen? Dort auf dem Balkan, was geht dich die Probleme da unten an? Du sollst Albanern helfen, die Semzigeunerpack, das ging dir doch schon hier in Deutschland auf den Sack. Bundeswehrpilot, du bist ein Idiot, du wirst sterben, du verlogene Parolen. Bundeswehrpilot, morgen bist du tot, denn die Serben werden dich vom Himmel holen. Hoch über Kosovo, dem alten Amselfeld, ein Feld der Ehre wird es für dich nicht. Denn du kommst nicht als Soldat, nur als bezahlter Killer, der hier für Fortschritt und die Weltbank ficht. Bundeswehrpilot, du bist ein Idiot, du wirst sterben für verlogene Parolen. Bundeswehrpilot, morgen bist du tot, denn die Serben werden dich vom Himmel holen. Bundeswehrpilot, du bist ein Idiot, du wirst sterben, wir verlogen den Parolen. Bundeswehrpilot, morgen bist du tot, denn die Serben werden dich dass wir die Kommunisten in China an der Macht, China an der Macht, China an der Macht. Sonst werden dort Milliarden Kinder eingemacht, Milliarden in einer Nacht. Denn die ganzen Chinesen, sie ficken wie verrückt, ficken wie verrückt, ficken wie verrückt. Und wir paar armen Weißen sind an die Wand gedrückt und einfach weggefickt. Und darum lasst mir die Kommis in China an der Macht, China an der Macht, China an der Macht. Lasst mir die Kommis in China an der Macht, in China an der Macht. Von Autfern und so ziehe ich mit auf die Wand und nach Karten und sie greifen und ihr bis Huten und ich hätte gegen alle Fremden, doch am liebsten hätte ich gegen. Und ich hätte gegen die Kanaken, die belagern unser schickes Land. Ich hab einen Rucksack voll aus Spiridosen, da sprühe ich Hetzparolen an die Wand und so ziehe ich mit auf die Wand und nach Karten. Steifen und ihr Methoden. Und ich hätte gegen die Kanaken, am liebsten hätte ich gegen. Die ganzen mieseligen Zecken sehen mich und flüstern voll Entsetzen. Guck mal, da vorne kommt der Hetzer und der kann nicht verpetzt, der Hetzer. Und so zieh ich mit auf die Wand und nach Garten. Und sie greifen und ihr bis Buden. Und ich hetze gegen all die Zetten. Und am liebsten hetze ich gegen. Ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie. Sag mir, wo du stehst. Sag mir. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Gehst du auch gern in ihre Techno-Disco und ziehst dir da dein Ecstasy rein mit einem Staubsauger auf dem Rücken? Du tust mir leid, du armes, dämliches Schwein. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Willst du die Überfremdung nicht sehen? Mach alle Türen und Fenster dicht. Ja, wenn sie dir Arbeit und dann die Wohnung nehmen, dann hör auf zu jammern, dann hilft es dir nicht. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Gehst du auch gern zu ihren freien Wahlen und machst ein Kreuz bei einer Volkspartei? Kommst du mir vor wie ein verirrtes Schäfchen, das nach dem Weg fragt zur Metzgerei? Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sie reden so gern von der Arbeiterklasse, doch arbeiten gehen, das war nie wir. Sie sagen so gern, wir Deutschen, wir sollten, doch ihre Vorfahren, die sind nicht von hier. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Ein grüner Hügel, darauf ganz schlicht glänzen viele weiße Kreuze. Sonnenlicht, komm jemand, der hier Blumen bringt. Nirgendwo ein Trauermarsch erklingt. Geh durch die Reihen, lies die Namen, wer sie waren und woher sie kamen. Der Jüngste war erst 17 Jahre alt. Ein weißes Kreuz in diesem Kreuzewald. Und heute beleidigt man ihren Namen. Rebsbau und her, die sauberen Herren. Wir müssen uns dagegen wehren. Denn unsere Toten, die können sich nicht mehr wehren. Voll an Gewehr gegen Rebsbau und her. Voll an Gewehr gegen Rebsbau und her. Gefälschte Bilder, getürkte Texte. Ohne Zeit und ohne Ort. Die ganze Welt entlarvt die Lügen. Auch die Lügner, sie fahren fort. Voll an Gewehr gegen Rebsbau und Heer. Voll an Gewehr gegen Rebsbau und Heer. Die zwei Schweine sind am Leben. Voll an Gewehr gegen Rebsbau und Heer. Voll an Gewehr gegen Rebsbau und Heer. Voll an Gewehr gegen Rebsbau und Heer. Voll an Gewehr gegen Rebsbau und Heer. Räuchern sie aus,

braune Kampfhelling. Es armert mit Schröder eisig und Rotmord erschlagen. Am 1. August 31. Werner Dölle. Hier! Harry Anders. Hier! Hans Stütemeier. Hier! Gerhard Weber. Hier! Walter Fischer. Hier! Horst Wessel. Hier! Edmund Behnke. Hier! Fritz Schröder. Herr der Magie und der Rune, für den Willen, ja.

wieder macht ein Tor, wieder macht ein Tor, wieder macht ein Tor für nirgends vor. Ja. Schiedsrichter Jude, das war faul. Doch nach dem Spiel, da gibt's aufs Maul. Wenn's in die dritte Halbzeit geht, zu Allah zu beten, ist es dann zu spät. Wieder war kein Tor, wieder war kein Tor, wieder war kein Tor für nirgends vor. Wieder war kein Tor, wieder war kein Tor, wieder war kein Tor für nirgends vor. Wieder war kein Tor, wieder war kein Tor, wieder war kein Tor für nirgends vor. Wieder war kein Tor, wieder war kein Tor, wieder war kein Tor für nirgends vor. Wieder war kein Tor, wieder war kein Tor, wieder war kein Tor für nirgends vor. Wieder war kein Tor, wieder war kein Tor, wieder war kein Tor für nirgends vor. Wieder war kein Tor, wieder war kein Tor, wieder war kein Tor für nirgends vor. Wir sind die Jungs aus der Reichshauptstadt. Ficken oder was? Ficken oder was? Tanzorchester immer voll, so werden wir genannt. Wir stehen auf sofort Rock'n'Roll, zu den Damen sind wir galant. Wir scheißen drauf, was die Leute reden und Sozialarbeiter schreien. Wir sind keine Alkoholiker, ne, wir trinken nur gerne mal ein. Ein Tanzorchester immer voll, keiner kann uns stoppen. Kampfträger Rock'n'Roll, saufen, ficken, kloppen. Wir haben einen Proberaum, den jeder Trinker kennt. Schon mancher kam als Kumpel und ging als Patient. Und nach dem reichlichen Genuss von alkoholhaltigen Sätzen kommt es dann zum Kampfe. Man schlägt mit Leibeskräften. Ein Tanzorchester immer voll, keiner kann uns stoppen. Kampftrinker Rock'n'Roll, saufen, ficken, kloppen. Ja. Runter mit dem Scheiß. Jetzt hab ich den Text vergessen. Die Band singt nur noch Käse. Draußen stehen die Bullen, drinnen toben die Polonaise. Also hoch das Glas, ihr Tiere, ein Hoch unseren Schnapsausgebern auf ihre Mückengehirne und unsere Elefantenlebern. Tanzorchester immer voll, keiner kann uns stoppen. Kampftrinker Rock'n'Roll, saufen, ficken, kloppen. Yeah.